Die letzte meiner gut betuchten Tanten. Hörspiel von Konrad Hansen. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Ich kann kein Blut sehen, Herr Kommissar. Wenn ich gesehen hätte, wie sie da unten lag, entsetzlich. Aber nicht darum bin ich... Habe ich fluchtartig ihr Haus verlassen. Der Grund ist... Schauen Sie, ich bin Mathematiker. Privatdozent am Institut für Theoretische Mathematik. Seit Jahren beschäftige ich mich mit einem Problem im Zusammenhang mit der Fermatschen Vermutung. Und in eben jenem Moment überfiel mich... Ja, der Ausdruck trifft es genau. Überfiel mich die Lösung. Es war wie eine Erleuchtung, Herr Kommissar. Einer der großen Augenblicke im Leben eines Mathematikers. Eigentlich wurde mir erst im Nachhinein... Genauer gesagt, als ich die Daten in den Computer eingegeben hatte, wurde mir bewusst, was geschehen war. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Und plötzlich ging mir auf, dass ich unter den gegebenen Umständen in den Verdacht geraten musste, ich hätte Tante Elinor... Ich weiß, alles spricht gegen mich, Herr Kommissar. Ich war mit ihr allein dort oben. Ich habe oder hatte ein Motiv. Ich bestreite auch nicht, dass ich Tante Elinor nach dem Leben getrachtet habe. Dennoch, es war ein Unfall. Ausgelöst durch eine Halluzination, die Tante Elinor alle Vorsicht vergessen ließ. Aber ich sollte wohl besser der Reihe nach berichten. Als Mathematiker bin ich gewohnt, systematisch vorzugehen. Und dasselbe nehme ich auch von Ihnen an. Schenken Sie mir also für eine Weile Gehör, Herr Kommissar. Sie werden es nicht bereuen. Zumal meine Ausführungen wichtige Hinweise für die Aufklärung einer Reihe bislang ungeklärter Straftaten enthalten. Oder ist inzwischen ermittelt worden, wer das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald... Na, sehen Sie? Unvergesslich, wie der Koloss in die Luft flog. Elinor, sagte ich zu mir, was kann das Leben dir noch bieten, nachdem du das gesehen hast? Tante Elinor war die jüngste Schwester meines Vaters. Außer ihm hatte mein Großvater zwischen seinen ausgedehnten Geschäftsreisen 3 Töchter gezeugt. Er hinterließ seinen Kindern ein riesiges Vermögen. Im Unterschied zu seinen Schwestern brachte mein Vater seinen Erbteil in 1,5 Jahren durch. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass er ein fantasieloser Spießbürger war. Meine beiden älteren Tanten starben, unverheiratet. Ihr Geld vermachten sie gemeinnützigen Einrichtungen, damit Tante Elinor es nicht bekam. Das Verhältnis der Schwestern zu Tante Elinor war, gelinde gesagt, gespannt. Sie kam einfach nicht darüber weg, dass ich ihren Puppen vor mehr als 60 Jahren die Bäuche aufgeschlitzt habe. Als Kind nannte sie mich Walterchen. Das hat sie beibehalten, obwohl ich, immerhin bin ich mittlerweile 42. Nach ihrer ersten Scheidung verloren wir einander aus den Augen. Ich widmete mich der Mathematik, während Tante Elinor... Die Hochzeit feiern wir in Las Vegas. Kommst du rüber, Walterchen? Wir lebten in verschiedenen Welten, Herr Kommissar. Irgendwann kam mir zu Ohren, oder las ich es in einer Illustrierten, dass sie mit dem Präsidenten von Guatemala, es kann auch Honduras oder Costa Rica gewesen sein, es hieß, sie sei seine ständige Begleiterin. Ich schenkte den Gerüchten weiter keine Beachtung. Zurzeit befasste ich mich gerade mit der Taniyama-Vermutung und die Mathematik. Es klingt vielleicht seltsam, die Mathematik ist eine eifersüchtige Geliebte, Herr Kommissar. Daher berührte es mich auch nicht sonderlich. Wenn ich mich recht erinnere, empfand ich es eher als störend, dass Tante Elinor mir Jahre später mitteilte, sie habe mich zu ihrem Alleinerben eingesetzt. Eigentlich hätte ich einen Freudenschrei erwartet, Walterchen. Nach meinem Ableben bist du vielfacher Millionär. Sag wenigstens Danke. Sie müssten Mathematiker sein, Herr Kommissar. Mit Leib und Seele Mathematiker, um zu verstehen, dass mir der Gedanke eines Tages Millionen zu erben... Du lieber Himmel, was bedeutet einem Mathematiker Geld, wenn er kurz davor ist, eines der großen Probleme der algebraischen Geometrie zu lösen? Bis dann plötzlich alles in Frage gestellt war. Meine Karriere, meine wissenschaftliche Reputation, meine, nun, eben alles. Die banale Wirklichkeit machte im Laufe einer einzigen Nacht zunichte, was ich in Jahrzehnten erdacht hatte. In diesem Augenblick der tiefsten Verzweiflung lud mich Tante Elinor zum Tee ein. Bitte keine Blumen, kein Konfekt. Beides erinnert mich unangenehm an einen meiner Verflossenen. Du erkennst mein Haus an der Kuppel auf dem Dach. Klingle zweimal kurz, dreimal lang, damit ich weiß, dass du es bist und nicht die Polizei. Nach meiner Schätzung brauchte ich etwa 2 Jahre konzentrierter Arbeit, um wieder an den Punkt zu gelangen, wo mir wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Lösung eingefallen war. 2 Jahre konzentrierter, also ungestörter Arbeit. Das hieß, keine Vorlesungen, keine Seminare, keine Nachhilfestunden. Kurzum, ich brauchte Geld, Herr Kommissar. Und da wollte es mir nun wie eine glückliche Fügung erscheinen, dass Tante Elinor just in diesem Moment wieder in mein Leben trat. Frau Baronin erwartet Sie. Wer? Ihre Tante, Herr Doktor. Fast hätte ich Tante Elinor nicht wiedererkannt. Sie hatte sich unglaublich verändert. Mit 40 habe ich beschlossen, für den Rest meines Lebens wie 40 auszusehen. Nicht, dass sie gealtert war. Ganz im Gegenteil. Die Schönheitschirurgen haben ganze Arbeit geleistet, findest du nicht? Um die Wahrheit zu sagen, sie wirkte irgendwie mumienhaft. Als ob sie in mittleren Jahren eingeweckt worden wäre. Dabei musste sie inzwischen um die 70 sein. Bodo? Frau Baronin? Den Tee nehmen wir im Observatorium. Sehr wohl, Frau Baronin. Ich wusste nicht, dass du... Wie kommst du zu dem Adelstitel, Tante Elinor? Mein letzter Mann. Wie hieß er noch gleich? Bodo? Baron Brochonski, Frau Baronin. Der einfachste Weg, Baronin zu werden, ist, einen Baron zu heiraten. Er kostete mich 500.000. Der Titel? Der Mann, Walterchen, der Mann. Bochonski war ein ebenso leidenschaftlicher wie glückloser Spieler. Komm mit in den Salon, ich will dir meine Gemäldesammlung zeigen. Ich verstehe nicht viel von Kunst, Herr Kommissar. Trotzdem gehe ich gern in Museen, weil ich dort in Ruhe nachdenken kann. Andererseits bin ich nicht unempfänglich für schöne Bilder. Besonders mag ich Landschaften alter Meister. Einer meiner Lieblingsmaler ist Albrecht Altdorfer. Und Sie können sich vielleicht mein Erstaunen ausmalen, als ich eine Landschaft von Altdorfer in Tante Elinors Salon hängen sah. Ein Altdorfer. Ja, ich habe das Original schon mal gesehen. Es befindet sich, lass mich nachdenken, hängt es nicht in der alten Pinakothek? Nein. Wo dann? Es hängt vor dir, Walterchen. Dies ist das Original. In der alten Pinakothek hängt eine Kopie. Was du nicht sagst. Alle diese Bilder sind echt. Ich habe sie gegen Fälschungen ausgetauscht. Ausgetauscht? Tante Elinor... Wie hervorragend die Kopien sind, kannst du daran sehen, dass bislang niemand etwas gemerkt hat. Bei Gelegenheit erzähle ich dir, wie ich's gemacht habe. Ja, das würde mich... Es war aufregend. Ein herrlicher Nervenkitzel, die Originale heimlich gegen Kopien auszuwechseln. Im Louvre hätten sie mich beinahe erwischt. Mit der Zeit wird es allerdings zur Routine. Der Reiz verliert sich. Vielleicht werde ich eines Tages ein Museum bauen, um meine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Oder möchtest du die Bilder haben? Ich? Weißt du, ich wohne sehr beengt, Tante Eleanor, und der Gedanke, dass sie... Mal ehrlich, hast du die Bilder wirklich gestohlen? Ich kann mich nicht erinnern, von Stehlen gesprochen zu haben. Ich habe sie ausgetauscht. Die Fälschungen haben mich ein Vermögen gekostet. Das Observatorium. Ich nehme an, dass Sie es im Zuge Ihrer Ermittlungen... Aber falls nicht, es befindet sich oben auf der Dachterrasse. Dieser kuppelförmige Bau, wissen Sie? Er enthält neben einem ausfahrbaren Teleskop eine Anzahl elektronischer Apparate. Alles in allem eine bemerkenswert professionelle Ausstattung, soweit ich das beurteilen kann. Schade, dass es nicht dunkel ist. Du könntest einen Blick ins Weltall werfen, Walterchen. Du beschäftigst dich mit Astronomie? Das weniger. Ich nehme von hier aus Kontakt mit den Außerirdischen auf. Das heißt, ich empfange ihre Signale und versuche sie mit Bodes Hilfe zu entschlüsseln. Kürzlich haben sie durchblicken lassen, dass sie mich zu einer Reise durch das Universum einladen wollen. Ist das nicht Was hast du, Walterchen? Nichts. Wieso? Du wirkst so verstört. Leider haben sie sich bis jetzt noch nicht auf einen Termin festgelegt. Vielleicht kommen sie morgen schon vorbei, vielleicht auch erst in 100 Jahren. Sie denken in ganz anderen Zeitdimensionen, weißt du? Hör mal. Hörst du das? Ja. Damit verständigen sie sich untereinander. Schwer zu entschlüsseln. Bodo meint, es handelt sich um Botschaften an ihre irdischen Kontaktleute. Du weißt sicher, dass sie uns schon längst unterwandert haben. Die Außerirdischen? Sag mal, hast du das nicht gewusst? Womit beschäftigt ihr euch eigentlich auf der Universität? Sie sind unter uns, Walterchen. Sie sitzen überall, vor allem an den Schaltstellen der Macht. Natürlich sind sie nicht als Außerirdische zu erkennen. Man hat ihnen eine nahezu perfekte menschliche Gestalt verliehen. Woher weiß man denn, dass es Außerirdische sind? Die Art ihrer Fortpflanzung ist eine ganz andere als bei uns, Walterchen. Bist du verheiratet? Wie? Nein. Nicht mehr oder noch nicht? Ich habe mich mit dem Gedanken noch nicht näher befasst. In deinem Alter hatte ich bereits 4 Ehen hinter mir. Wenn ich die Affäre mit dem Präsidenten hinzurechne, waren es sogar 5. Immerhin war ich 3 Jahre lang seine Mätresse. Was treibst du denn so? Nun, ich lebe ganz der Mathematik. Bis vor kurzem hatte ich die besten Aussichten. Der Lehrstuhl für algebraische Geometrie war mir so gut wie sicher. Wozu brauchst du einen Lehrstuhl, Walter? Du bist mein Alleinerbe. Und dabei fällt mir ein, einer meiner Ex-Gatten hat mich mit einer Fastfood-Kette abgefunden. Wie wär's, wenn du die Geschäftsleitung übernimmst? Von einer Fastfood-Kette? Ich bin Mathematiker, Tante Eleanor. Eben drum? Ich suche einen Geschäftsführer, der rechnen kann. Erlaube mal, ich befasse mich mit Problemen wie der Abelschen Varietät. Ich grüble 12 Stunden pro Tag über die Epsilon-Vermutung nach. Stunden pro Tag? Mindestens, manchmal auch mehr. Und was tust du die übrige Zeit? Die Ergebnisse in den Computer eingeben, Fachliteratur lesen, meine Vorlesungen vorbereiten, schlafen. Ziemlich trostlos, wie? Aber ganz und gar nicht. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Entschuldigung, es wird Zeit für die Massage, Frau Baronin. Fräulein Susanne, mein Neffe, Herr Dr. Zink. Guten Tag. Die Massage fällt heute aus. Ich werde mit meinem Neffen eine kleine Spritztour machen. Soll ich Bodo Bescheid sagen? Nein, ich fahre selbst. Danke, Fräulein Susanne. Fräulein Susanne ist meine Vitalberaterin. Früher nannte man es Zofe. Ich wüsste zu gern, ob sie einen Nabel besitzt. Wie bitte? Einen Bauchnabel, Walterchen. Was veranlasst dich denn anzunehmen? Ich vermute, sie ist eine von denen. Komm, wir fahren in die Stadt. Ich will ein Erinnerungsfoto machen. Währenddessen erläuterst du mir den Sinn des Lebens. Mir fiel auf, dass Bodo Tante Eleanor davon abzubringen versuchte, sich selbst ans Steuer zu setzen. Das hätte mich warnen sollen, aber wie üblich war ich in Gedanken schon wieder... Ja, Zink? Hat's geklappt? Bist du's, Miranda? Nein, ich... Jedenfalls nicht so, wie es... wie du es mir nahegelegt hast. Soll heißen? Deine Mutter ist... Ich weiß nicht, ob du Wert darauf legst, dass ich dir mein Beileid ausspreche. Walter, sag einfach, was Sache ist. Ein Unfall, Miranda. Deine Mutter ist von der Dachterrasse... Tot? Bei der Höhe ist kaum damit zu rechnen, dass sie es überlebt hat. Und du hast nicht ein bisschen nachgeholfen. Miranda, ich bitte dich. Wenn ich dazu fähig wäre, hätte ich das Gift nicht gebraucht. Aber wie die Dinge liegen, wird man mir die Schulter in die Schuhe schieben. War die Polizei schon da? Ich erwarte sie jeden Moment. Ich bin gerade dabei, mich auf die Vernehmung vorzubereiten. Gratuliere, Walter. Jetzt bist du Millionär. Von mir aus kannst du das Geld haben. Ich... Miranda? Hallo? Ich pfeife auf die Millionen. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, wie Tante Elinor und ich... Sie hatte einen ziemlich forschen Fahrstil, das muss ich schon sagen. Eine Weile beruhigte ich mich damit, dass jemand, der so rasant fährt, über eine längere Fahrpraxis verfügen muss. Außerdem war ich, wie schon erwähnt, gedanklich absorbiert. X hoch n plus y hoch n gleich z hoch n hat keine positiven ganzzahligen Lösungen, wenn n eine ganze Zahl größer als 2 ist. Das war zu beweisen, Tante Elinor, und ich habe es bewiesen. Gestern Abend um 22.43 Uhr fiel mir die Lösung ein. Ich brauchte eine gute Stunde, um das Ergebnis aufzuschreiben. Es waren 3 eng beschriebene Zettel. Ich legte sie auf den Nachttisch und schlief sofort ein, erfüllt von einem unbeschreiblichen Glücksgefühl. Umso schrecklicher das Erwachen. Solltest du nicht hin und wieder auf der rechten Straßenseite fahren, Tante Elinor? Überlass das bitte mir, ja? Was war denn passiert? Mein Hund. Du hast einen Hund? Ja, einen Königspudel. Er hatte die Zettel aufgefressen. Wie ist es ihm bekommen? Tante Elinor, wenn du schon kein Mitgefühl hast, dann zeig wenigstens Verständnis. Was der Hund gefressen hatte, war das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Wo ist das Problem? Du setzt dich hin und schreibst es noch einmal auf. Wenn das so einfach wäre. Ein Geistesblitz lässt sich nicht ohne weiteres rekonstruieren. Das erfordert einen langwierigen Denkprozess. Was war das? Eine Mülltonne, Walterchen. Ich veranschlage 2 Jahre, bis ich wieder dort bin, wo ich gestern Abend... Wenn ich es in diesen 2 Jahren nicht schaffe, sitzt ein anderer auf dem Lehrstuhl. Und was noch schlimmer ist, mein wissenschaftliches Renommee. Um Himmels Willen, die Ampel steht auf Rot. Reg dich nicht auf, ich gebe ja schon Gas. Rot bedeutet anhalten, Tante Elinor. Ach, ist das hierzulande so? Nun mal raus damit. Du hast etwas auf dem Herzen. Ich dachte mir, wo du mich zu deinem Alleinerben... Achtung, der Bus hat Vorfahrt. Da täuscht er sich aber gewaltig. Na bitte? Du brauchst Geld, nicht wahr? Ich wollte dich fragen, ob du mir nicht einen Vorschuss, damit ich die 2 Jahre ungestört arbeiten kann. Warte, bis ich tot bin, dann bekommst du alles. Aber ich brauche das Geld sofort, Tante Elinor. Ich kann nicht warten. Mit jedem Tag, den ich verliere... Was soll das? Wir stehen mitten im Kreisverkehr. Hier ist absolutes Halteverbot. Wenn schon, von hier aus habe ich die beste Perspektive. Bitte fahr weiter, Tante Elinor. Erst wird das Denkmal fotografiert. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Ja. Hör mal, das Denkmal läuft uns nicht weg. Wir fahren morgen wieder in die Stadt, suchen uns einen Parkplatz. Morgen gibt es das Denkmal nicht mehr. Da, Polizei. Hoffentlich hast du einen Führerschein. Ich besitze einen Diplomatenpass und eine Kreditkarte. Nach weiteren Dokumenten bin ich nie gefragt worden. Das Gespräch mit den Beamten verlief anfangs ganz harmonisch. Die Sache wäre wahrscheinlich mit einem Strafmandat abgetan gewesen, hätte Tante Elinor sich nicht darauf versteift, in Untersuchungshaft genommen zu werden. Um es kurz zu machen, Herr Kommissar, sie setzte ihren Willen durch. Und zwar auf recht unflätige Art. Ein völlig neues Lebensgefühl, Walterchen. Warum ist mir das nicht schon früher eingefallen? Ich bin überall gewesen, aber noch nie im Gefängnis. Das Einzige, was ich hier vermisse, ist Wasser und Brot. Was soll man von einem Rechtsstaat halten, wo man statt Wasser und Brot ein 3-Gänge-Menü serviert bekommt? Dein Anwalt hat eine Kaution gestellt. Du bist frei, Tante Elinor. Sag dem Anwalt, er ist gefeuert. Ich fühle mich hier ausgesprochen wohl. Es ist schon alles in die Wege geleitet. Du kannst gleich mit mir kommen. Setz dich, Walter. Walterchen. Ja, Tante Eleanor. Ich habe nachgedacht. Wo könnte man besser nachdenken als in dieser kahlen Zelle? Du bist im Begriff, dich dem Leben zu entfremden, Walterchen. Ich hab dir doch begreiflich zu machen versucht. Mathematik ist nicht Leben. Du kannst mir nicht einreden, dass der Sinn des Lebens darin liegt, 12 Stunden am Tag abstrakte Formeln auszubrüten. Wen interessiert das? Wem nützt das? Wer versteht das überhaupt? Für die Wissenschaft gelten andere Kriterien, Tante Eleanor. Kannst du wenigstens beweisen, dass die Außerirdischen sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen? Nein, kann ich nicht. Das könnte allenfalls ein Astrophysiker. Und selbst der. Ich sag's mal ganz offen. Du bist auf dem besten Wege, ein Fachidiot zu werden, Walterchen. Und ich habe nicht die Absicht, mein Geld einem Fachidioten zu vererben. Also pass auf. Du bekommst den Vorschuss erst, wenn ich sicher bin, dass du mit meinem Geld etwas Sinnvolles anzufangen weißt. Bis dahin werde ich dich unter meine Fittiche nehmen. Wie soll ich das verstehen? Ich werde dafür sorgen, dass du auf andere Gedanken kommst. Ich werde deinen Horizont erweitern. Was hältst du von einer Weltreise? Tante Eleanor, der Lehrstuhl... Bitte keine Widerworte, Walter. Vergiss den Lehrstuhl. Wenn du mich beerbt hast, kannst du dir 3 Lehrstühle kaufen. Verdammt nochmal. Gehen wir? Geh schon voraus. Ich schaue noch eben beim Direktor herein. Beim nächsten Mal bestehe ich auf Wasser und Brot. Ich bin kein impulsiver Mensch, Herr Kommissar. Ich neige nicht zu Gefühlsausbrüchen. Aber Tante Elinors Begriffsstutzigkeit, ihre Impertinenz, ihre Missachtung meiner wissenschaftlichen Arbeit, ja der Mathematik an sich, da stieg etwas in mir hoch. Mich packte der Zorn, ein, um es gleich zu sagen, ohnmächtiger Zorn. Als Mathematiker habe ich gelernt, in Alternativen zu denken. Was war die Alternative, Herr Kommissar? Die Alternative war das Ende meiner Karriere. Ein Privatdozent, der es spätestens mit 45 noch nicht zum Ordinarius gebracht hat, ist ein Versager. Ein wissenschaftlicher Blindgänger. Kurzum, ich konnte es mir nicht leisten, Tante Eleanor zu verprellen. Wenn es noch eine Hoffnung für mich gab, lag sie darin, sie entweder umzustimmen oder... Warte, bis ich tot bin, dann bekommst du alles. Der Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Gefällt dir das Appartement? Doch, ja. Ich würde nur gern meinen Computer noch... Den Computer brauchst du fürs Erste nicht. In diesem Appartement hat mein letzter Mann gewohnt. Verzeihung, Frau Baronin, Ihr Vorletzter. Na, meinetwegen. Wir hatten getrennte Schlafzimmer. Wenn er mal aufreiten wollte, kam er zu mir. Wie lange noch? Knapp 3 Minuten. Nimm's mir nicht übel, dass ich dich mitten in der Nacht geweckt habe, Walterchen. Aber ich möchte, dass du es miterlebst. Was denn? Schau mal durch das Teleskop. Na, was siehst du? Ist das nicht das Denkmal, das du fotografiert hast? Richtig. In 3 Minuten geht es hoch. Wie das? Mittels einer Sprengladung, Walterchen. Wo haben Sie sie angebracht? Unter den Grenzen am Sockel, Frau Baronin. Sehr schön, Bodo, sehr schön. Die technischen Vorkehrungen trifft für gewöhnlich Bodo. Er ist Experte für Sprengungen aller Art. Neuerdings bevorzugt er Nitroglycerin. Nicht wahr, Bodo? Mit Collodiumwolle gelatiniert, jawohl. Dadurch lässt sich die Sprengwirkung exakt begrenzen. Man möchte ja keinen überflüssigen Schaden anrichten. Und jetzt? 2 Minuten, Frau Baronin. Nur um sicherzugehen, dass ich mich nicht verhört habe, Tante Eleanor. Ihr wollt dieses Denkmal... Wumps! Wumps. Was ist daran so erstaunlich? Weshalb? Wie kommst du auf die absonderliche Idee, ein Denkmal in die Luft zu sprengen? Ich finde es weit weniger absonderlich, als sein Leben mit nutzlosen Rechenkunststücken zu vergeuden. Es befriedigt mich ungemein, wenn ich sehe, wie sich ein Denkmal in seine Bestandteile auflöst. Obwohl ich es schon so oft gesehen habe. Wie viele sind es mittlerweile? 23, Frau Baronin. Trotzdem empfinde ich immer noch ein starkes Gefühl der Genugtuung. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Warum tust du das? Der Präsident, mit dem ich liiert war, habe ich dir davon erzählt? Ja, weiter. Über 2 Jahre war ich seine einzige Mätresse. Er verzehrte sich vor Liebe nach mir. Bei offiziellen Anlässen saß ich zu seiner Linken. Er schickte mich sogar als Sonderbotschafterin nach... Bodo? Haiti, Frau Baronin. Haiti, ja. Doch dann legte er sich andere Mätressen zu. Und für jede neue Mätresse... Noch 50 Sekunden, Frau Baronin. Wumm! Verstehst du? Bitte? Für jede neue Mätresse jagte ich eines seiner Denkmäler in die Luft. Bedauerlicherweise war die Zahl seiner Mätressen größer als die seiner Denkmäler. Deshalb ging ich ins Ausland und machte dort weiter. Mein bislang größtes Objekt war das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Unvergesslich, wie der Koloss in die Luft flog. Elinor, sagte ich zu mir, was kann das Leben dir noch bieten, nachdem du das gesehen hast? Aber es gibt ja noch so viele wunderbare Denkmäler. Gleich ist es soweit, Frau Baronin. Öffnen Sie bitte die Tür. Geh ans Teleskop, Walter. Du sollst der Letzte sein, der das Denkmal sieht. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Das war's. Hast du's gesehen, Walterchen? Gütiger Himmel. Gleich wird sich der Platz mit Menschen füllen. Champagner, Bodo? Steht schon bereit, Frau Baronin. Merkwürdig. Denkmäler fallen erst auf, wenn sie nicht mehr da sind. Ein Fall für den Psychiater, werden Sie wahrscheinlich denken. Der gleichen Meinung war meine Cousine Miranda, Tante Elinors einzige Tochter. Wenn sie nicht so ungeheuer reich wäre, säße sie längst in der geschlossenen Abteilung. Wer Tante Elinor allerdings aus nächster Nähe erlebte, gewann nicht den Eindruck, dass sie im landläufigen Sinne verrückt war. Sie tat einfach das, was sie wollte, ohne Rücksicht auf Gesetze und gesellschaftliche Konventionen. Diese Rigorosität beeindruckte, ja, faszinierte mich. Sie handelte ähnlich rigoros, wie ein Mathematiker denkt oder denken sollte. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, Herr Kommissar. Tatsache ist jedenfalls, dass ich für Tante Elinor eine, ich möchte fast sagen, kollegiale Sympathie empfand. Womöglich liegt darin der Grund, dass der Gedanke, sie umzubringen, erst allmählich, gleichsam schubweise von mir Besitz ergriff. Erfrischend kühl, nicht wahr? Wenn es sehr warm ist, schlafe ich gern hier unten. Pass auf, dass die Tür nicht zufällt. Die Temperatur wird da automatisch um 100 Grad sinken. Bei der Ausstattung habe ich mich auf das unbedingt Erforderliche beschränkt. Eine Liege, ein Telefon, etwas Lektüre und eine Notration Kaviar. Für den Fall, dass ich aus irgendwelchen Gründen zwischendurch erwachen sollte. Friert dich, Walterchen? Im Keller ihres Hauses hatte Tante Elinor von amerikanischen Fachleuten eine bewohnbare Tiefkühltruhe installieren lassen. In den Staaten, erläuterte sie mir, bediene man sich dafür stählerner Behälter. Eine schreckliche Vorstellung, die nächsten 100 Jahre in eine Metallröhre eingezwängt zu sein, findest du nicht? Ich habe es lieber etwas komfortabel. Hab ich dich richtig verstanden, Tante Elinor? Du willst dich hier... Nach meinem Tode lasse ich mich einfrieren. Die Außerirdischen brauchen mich dann nur aufzutauen, bevor wir die Reise durch das Weltall antreten. Es ist ja nicht gesagt, dass sie noch zu meinen Lebzeiten vorbeikommen. Und du glaubst, das funktioniert? Ich verstehe nicht. Nun, soviel ich weiß, ist die Sache noch nicht erprobt. Du meinst das Einfrieren? Ich denke eher an das Auftauen, Tante Elinor. Ob die körperlichen Funktionen dann... Wie soll ich sagen? Wollen wir wetten? Du gehst hinaus, machst die Tür zu. In 2 oder 3 Tagen tauchst du mich wieder auf. Und ich schwöre dir, ich werde quicklebendig sein. Sie meinte es ernst, Herr Kommissar. Tante Elinor war überzeugt, sie würde nach erfolgter Enteisung unbeschadet ins Leben zurückkehren. Da trat sie zum ersten Mal an mich heran. Die Versuchung, ihr Ableben zu beschleunigen. Ich bin sicher, dass sie den Kälteschock nicht überlebt hätte. Was war einfacher, als den Raum zu verlassen und die Tür hinter mir zu schließen? Der Vorgang würde sich unsichtbar vollziehen, ohne Gewaltanwendung, ohne Blut. Was mich zurückschrecken ließ, war nicht der Gedanke an die Folgen, Herr Kommissar. Ich kann auch nicht behaupten, dass mich moralische Skrupel anwandelten. Ich verspürte eine mir selbst unerklärliche Hemmung, es hier und jetzt und vor allem es selbst zu erledigen. Was ist, Walterchen? Ich bin kein Freund derartiger Experimente. Ich experimentiere im Kopf. Sei ehrlich, du fürchtest, die Wette zu verlieren. Meinetwegen auch das. Schade. Ich wette für mein Leben, Gavin. Gut, dann lass uns eine andere Wette abschließen. Ich wette mit dir um eine Kiste Meursault, dass Fräulein Susanne keinen Bauchnabel hat. Das wäre allerdings mehr als ungewöhnlich. Wieso denn? Außerirdische werden in Retorten gezüchtet, folglich besitzen sie keinen Bauchnabel. Nimmst du die Wette an? Na schön. Und wie... Finden wir das heraus? Manchmal stellst du ausgesprochen dumme Fragen, Walterchen. Die Wette habe ich gewonnen, Herr Kommissar. Fräulein Susanne war keine Außerirdische. Im Gegenteil. Meine Nachforschungen weckten in ihr überraschend irdische Gefühle. Überraschend insofern, als Fräulein Susanne auf den ersten Blick ziemlich spröde wirkte. Vielleicht war es ein Fehler, sie über den Zweck meiner intimen Recherchen im Unklaren zu lassen. Aber muss es nicht allzu ernüchternd für eine Frau sein, wenn man ihr hinterher mitteilt, man habe nur feststellen wollen, ob sie einen Bauchnabel besitzt? So werden Träume wahr. Als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, das ist er. Das ist der Mann meiner Träume. Im Ernst? Ja doch. Warum fragst du? Naja, es wundert mich, Fräulein Susanne, wo Sie mich doch so gut wie gar nicht kennen. Meinst du nicht, wir sollten uns jetzt duzen? Halten Sie es für angebracht? Eigentlich schon. Aber vielleicht sollten wir unsere Beziehung... Sag bitte nicht Beziehung, Walter. Beziehung klingt so oberflächlich. Dann schon lieber Verhältnis. Also, vielleicht sollten wir unser Verhältnis nicht an die große Glocke hängen. Meine Tante würde es möglicherweise nicht gern sehen. Die Baronin mag es aber auch nicht, wenn man Geheimnisse vor ihr hat. Seit ich hier bin, fordert sie mich fast jeden Tag auf, mit der Wahrheit herauszurücken. Bisweilen unterzieht sie mich sogar einem regelrechten Verhör. Dabei verheimliche ich ihr gar nichts. Du kannst sie nicht besonders gut leiden. Stimmt's? Merkt man das? Ich habe jedenfalls so das Gefühl. Manchmal, wenn ich ihr den Hals massiere, möchte ich zudrücken. Ach ja? Nur damit sie aufhört, mich mit Fragen zu löchern. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Natürlich beherrsche ich mich. Natürlich. Wer möchte sich einen Mord aufs Gewissen laden? Könntest du einen Mord begehen, Walter? Man müsste vielleicht unterscheiden zwischen einem Mord im Affekt und einem solchen aus kalter Berechnung. Das Ergebnis ist dasselbe. Ja, schon, aber weil du von Gewissen sprichst, ein Mord im Affekt könnte das Gewissen wahrscheinlich besser verkraften. Allerdings, den Hals zu drücken, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, indem man sich bestimmte Umstände zunutze macht, beispielsweise ihre Gewohnheit, in warmen Sommernächten im Kühlraum zu schlafen. Daran habe ich auch schon gedacht. So. Sie würde sich im Handumdrehen in einen Eisblock verwandeln. Und? Die Frage ist nur, ob ich mich dazu überwinden könnte. Ich bin nicht so kaltblütig, wie du anzunehmen scheinst. Tür zu, das ist alles. Täte ich dir damit einen Gefallen, Walter? Wieso mir? Nun ja, ich würde ihr keine Tränen nachweinen, um es mal so auszudrücken. Wenn ich wüsste, dass du mich liebst. Tante Elinor will sich nach ihrem Tode einfrieren lassen. Das hat sie mir selber gesagt. Im Grunde würde es sich also nur... Liebst du mich, Walter? Nur um eine vorzeitige Erfüllung ihres eigenen Wunsches handeln. Sag, dass du mich liebst. Findest du es in diesem Zusammenhang passend, von Liebe zu reden? Oh ja. Na gut, ich liebe dich. Sag es so, dass ich es glauben kann. Ich liebe dich. Nochmal bitte. Ich liebe dich. Schon besser. Schon viel besser, Walter. Fräulein Susanne gab sich nicht mit verbalen Zuwendungen zufrieden. Sie schien einen enormen Nachholbedarf zu haben. Hinzu kam, dass es ihr offensichtlich schwerfiel, das Berufsethos einer Vitalberaterin und einen tödlichen Kälteschock unter einen Hut zu bringen. Mit einem Wort, statt kurzfristig mein Erbe anzutreten, fand ich mich in eine aufreibende Affäre verstrickt. Möchtest du, dass Fräulein Susanne mit uns kommt? Wohin? Nach Rom. Morgen früh fliegen wir. Rom ist die erste Station unserer Weltreise. Tante Elinor, mir steht der Sinn nach allem anderen als nach einer Weltreise. Das habe ich bemerkt. Fräulein Susanne wird uns begleiten. Damit schied die Tiefkühlaktion als Problemlösung fürs Erste aus. Ich fing an zu bedauern, dass ich es nicht doch selbst getan hatte. Die Weltreise warf mich um Wochen zurück. Mir lief die Zeit weg, Herr Kommissar. In den Interventionen des Mathematikers las ich, dass der Kollege Mecker bedeutende Fortschritte bei der Lösung des Epsilon-Problems gemacht hatte. Mecker ist ein langsamer Denker, aber immerhin, es wurde eng, Herr Kommissar. Ich sah meine Felle davon schwimmen. Ich mag keine Linienmaschinen. Man ist gezwungen, mit Leuten auf engstem Raum zusammenzusitzen, mit denen man normalerweise keinen Umgang pflegen würde. Außerdem ist mir der Gedanke zuwider, dass mein Name im Falle eines Absturzes als einer von vielen in der Zeitung steht. Deshalb chartere ich grundsätzlich einen Privatjet. Ihre Kai Pirinha, Frau Baronin. Danke, Bodo. Das hat doch den Vorteil, dass man sein Reiseziel beliebig ändern kann. Einmal, wir befanden uns gerade über den Kapverdischen Inseln, äußerte jemand den Wunsch... wer war das noch gleich, Bodo? Bedauere, Frau Baronin. Das wissen Sie nicht? Frau Baronin wünscht, den Namen nicht mehr zu hören. Ach so. Was, Miranda? Bitte, Herr Doktor, der Name ist tabu. Weshalb seid ihr euch eigentlich so spinnefeind? Ziehen Sie die Vorhänge vor, Bodo. Die Sonne blendet mich. Sehr wohl, Frau Baronin. Wenn man seine eigene Tochter enterbt, das muss doch schwerwiegende Gründe haben. Halt die Schnauze, verdammt nochmal. Ich könnte beim besten Willen nicht mehr sagen, wo wir überall gewesen sind, Herr Kommissar. Die Städte ähnelten einander wie die Luxushotels, in die wir uns jeweils für einige Tage einquartierten. Mir ist nur im Gedächtnis geblieben, war es in Bombay oder Taipeh, dass Tante Elinor das Hotel kaufte und den Direktor vor die Tür setzte, weil er uns nicht persönlich begrüßt hatte. Woran ich mich sehr viel besser erinnere, sind einzelne Denkmäler. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Gleich auf unserer ersten Station in Rom sprengten wir das Denkmal des Königs Vittorio Emanuele, ich glaube, es war der dritte, hoch zu Pferde. Bei einem Abstecher nach Washington sprengte Bodo den Präsidenten Thomas Jefferson derart kunstvoll aus dem Memorial, dass es aussah, als habe er dort nie gesessen. Bodo, Sie sind ein Genie. Kurzum, wir hinterließen eine Spur der Zerstörung. Kreuz und quer über den Erdball. Ja, ich sage wir, Herr Kommissar. Nicht, dass ich mich an den Aktionen beteiligt hätte. Ich war nur Augen- und Ohrenzeuge. Aber irgendwann, so nach der 10., 11. Sprengung, erwachte in mir ein Gefühl der Komplizenschaft. Übrigens, die Idee, Lord Nelson auf dem Trafalgar Square in die Luft zu jagen, stammt von mir, Herr Kommissar. Die Idee, wohlgemerkt. Wollen Sie es selbst versuchen, Herr Doktor? Um Gottes Willen, nein. Es ist ganz einfach. Sehen Sie her, man braucht eine Handvoll Sprenggelatine, ein Verbindungskabel und einen Zeitzünder. Hernach muss man die Ladung nur noch an der richtigen Stelle platzieren. Und die Uhr einstellen. Und den Zeitzünder programmieren. Ganz recht. Ob es Zufall war oder ein Wink des Schicksals. In Honolulu fand ich unter meinem Reisegepäck einen von Bodos Koffern. Er enthielt, sauber verpackt, einige Kilo Sprengstoff, Verbindungskabel und Zeitzünder. Mithin alles, was nötig war, um meine Probleme mit einem Schlag aus der Welt zu schaffen. Ich entschloss mich, die Sache diesmal selbst in die Hand zu nehmen, Herr Kommissar. Während Tante Elinor in der Stadt ein Denkmal fotografierte, brachte ich die Sprengladung unter ihrem Bett an und stellte den Zeitzünder auf 22.43 Uhr ein. Den Zeitpunkt einer anderen Problemlösung, wie Sie sich erinnern werden. Am Nachmittag bestiegen wir den Mauna Loa. Wir standen allein auf dem Rand des Kilauea-Kraters, Tante Elinor und ich. Woran denkst du, Walterchen? An nichts Bestimmtes. Warum? Vor Jahren stand ich mit einem meiner Ex-Gatten hier oben. Wir hatten beschlossen, uns zu trennen, aber er wollte mir keine angemessene Abfindung zahlen. Ich überlegte, ob es nicht lukrativer wäre, ihm einen Stoß zu geben. Es hätte wie ein Unfall ausgesehen. Solche Unfälle kommen hier öfter vor. Und warum hast du es nicht getan? Würdest du es tun? Was? Mich in den See hinabstoßen? Ich muss doch sehr bitten, Tante Elinor. Du wärst von heute auf morgen ein steinreicher Mann. Du könntest dich bis über beide Ohren in deine Mathematik vergraben. Sag die Wahrheit. Du hast mit dem Gedanken gespielt. Können wir das Thema wechseln? Hast du? Nein. Dann bist du ein Trottel, Walterchen. Kurz nach 10 zog sich Tante Elinor in ihre Suite zurück. Ich beschloss, einen Spaziergang zu machen. Nicht zuletzt aus der Überlegung heraus, nun, ich wohnte direkt über Tante Elinor. Ich muss, damit Sie das Folgende besser verstehen, einen Satz vorausschicken, den ich mal irgendwo gelesen habe. Er lautet: Ein Mathematiker, der nicht zugleich ein Stück von einem Poeten ist, wird niemals ein vollkommener Mathematiker sein. Ob ich ein vollkommener Mathematiker bin, sei dahingestellt. Aber dass meine Fantasie es mit der eines Poeten aufnehmen kann, weiß ich seit jenem Abend, als ich ziellos durch die Straßen von Honolulu lief. Ich fing an, mir auszumalen, was um 22.43 Uhr geschehen würde. Grauenhafte Bilder geisterten durch mein Hirn. Wenn Sie die zerfetzten Denkmäler gesehen hätten, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, welche Scheußlichkeiten an meinem geistigen Auge vorüberzogen. Kurz und gut, von den Ausgeburten meiner Fantasie gejagt, eilte ich ins Hotel zurück. Es war 22.41 Uhr, als ich das Verbindungskabel aus dem Zeitzünder riss. Erst nach einer Weile wurde mir bewusst, dass Tante Elinor nicht in ihrem Bett lag. Wir begegneten uns im Flur. Sie trug einen Morgenmantel, was die Vermutung nahelegte. Ja, in meinem Alter muss man gelegentlich auf das Personal zurückgreifen, Walterchen. Er besticht zwar nicht durch Einfallsreichtum, ist aber ein solider Handwerker, der gute Bodo. War noch was? Nichts Wichtiges. Ich wollte dir nur gute Nacht sagen. Wie aufmerksam, Walterchen. Nach anderthalb Monaten und, wenn ich richtig gezählt habe, 32 Sprengungen kehrten wir zurück. In der Post fand ich eine Anfrage der Universität, ob mit meiner Bewerbung um den Lehrstuhl für algebraische Geometrie noch zu rechnen sei. Inzwischen war es Herbst. Die Aussichten, dass Tante Elinor im Kühlraum übernachten würde, waren somit gering. Auf Fräulein Susanne konnte ich ohnehin nicht mehr zählen. Sie war in Venezuela mit einem Goldsucher durchgebrannt. In dieser fatalen Lage erkrankte mein Hund. Vermutlich war ihm seine Gewohnheit, jedes herumliegende Stück Papier zu fressen, zum Verhängnis geworden. Er litt schreckliche Qualen. Daher brachte ich ihn zu Miranda. Sie ist Tierärztin, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Ich hatte allerdings noch einen anderen Grund, meine Cousine aufzusuchen. Eine Kolik, weiter nichts. Ich werde ihm eine Spritze geben. Klaut sie immer noch Bilder? Nein, inzwischen hat sie sich andere Hobbys zugelegt. Wenn sie nicht mit den Außerirdischen kommuniziert, sprengt sie Denkmäler in die Luft. Auch eine Art, seinen Lebensabend zu gestalten. Der Hund ist zu fett, du musst ihn auf Diät setzen. Du, Miranda, ich komme nicht bloß wegen des Hundes. Halt ihn mal fest. Wo? Am Kopf, Mann. Also, worum geht's? Ich sagte ihr, worum es ging. Ungeschminkt, Herr Kommissar. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich sagte ihr auch, dass sie meine letzte Hoffnung sei. Letzte Hoffnung? Wieso? Ich habe mir gedacht, du wüsstest vielleicht Mittel und Wege. Komm zur Sache, Walter. Ich muss noch einen Neufundländer einschläfern. Das ist das Stichwort. Was? Es sollte möglichst schmerzlos vor sich gehen, ein sanftes Hinüberschlummern. Weißt du, wie man eine Spritze aufzieht? Ich? Pass auf, ich zeig dir es. Wo du ihr die Injektion verpasst, ist egal. Am besten in einen fleischigen Körperteil. Entschuldige, du hast mich missverstanden. Weißt du, ich habe zwar gute Gründe, aber irgendwie mangelt es mir am nötigen Aggressionspotenzial, was man von dir nicht sagen kann. Da liegst du richtig. Ich habe ihr 1000 Mal den Tod gewünscht. Sie hat mich wie den letzten Dreck behandelt. Ich hab's ausbaden müssen, dass der Boss dieser Bananenrepublik ihr den Laufpass gegeben hat. Warum? Was hast du damit zu tun? Ich bin sein Abschiedsgeschenk. Ach so. Deswegen hasst sie mich. Und ich zahle es ihr mit gleicher Münze heim. Kann ich also damit rechnen, dass du es übernimmst, Miranda? Selbstverständlich machen wir halbe-halbe, wenn es erledigt ist. Ich 10 Jahre Knast und du 10 Jahre Knast, oder wie? Ich meine, wir teilen das Erbe dann unter uns auf. Gib dir keine Mühe, Walter. Ich hätte sie mindestens so oft umbringen können, wie sie mich. Aber man mordet nicht aus Hass, sondern weil man seinen Hass nicht mehr erträgt. Weil man ihn loswerden will. Es wäre das Eingeständnis, dass ich die Schwächere von uns beiden bin. Und den Triumph gönne ich ihr nicht. Niemals. Du kannst es auch mit Gift machen. Ich habe ihr ein Pülverchen, davon reichen 3 Milligramm für ein Pferd. Wir geben ihr sicherheitshalber 4. Sie ist ein zähes Luder. Miranda... Das Pulver löst sich in jeder Flüssigkeit auf. Am schnellsten wirkt es in Verbindung mit Alkohol. Die Symptome sind dieselben wie bei einem letalen Kreislaufkollaps, also wird kein Aas was Böses denken. Und es ist wirklich absolut schmerzlos? Warte, ich hole den Neufundländer her, dann siehst du es selber. Wenn ich im Zweifel bin, mache ich meine Entscheidung gern von Zufälligkeiten abhängig. Es verschafft einem nebenher das Gefühl, dass man für die Folgen nicht allein verantwortlich ist. Als Entscheidungshilfe hatte ich mir Folgendes ausgedacht. Lässt Tante Eleanor Tee servieren, was am späten Nachmittag zu erwarten war, tue ich's nicht. Wünscht sie aber etwas anderes zu trinken. Wissen Sie, wonach mir ist, Bodo? Schon in Arbeit, Frau Baronin. Bodo, Sie sind ein Schatz. Er brachte ihr eine Bloody Mary, Herr Kommissar. Vor Sonnenuntergang nahm sie sonst nie Alkohol zu sich. Damit war die Entscheidung gefallen. Möchtest du auch eine Bloody Mary? Nein, danke. Bleiben Sie in der Nähe, Bodo. Vielleicht brauche ich Sie noch. Bodo stellte das Tablett mit dem Cocktail auf einen der Apparate. Tante Eleanor hatte sich Kopfhörer übergestülpt. Sie lauschte den Signalen aus dem Weltraum mit geschlossenen Augen. Das Pulver ließ den Cocktail kurz aufschäumen. Ich tat alles hinein, was im Tütchen war. Merkwürdig. Das habe ich noch nie gehört. Hör mal. Es nimmt an Lautstärke zu, nicht wahr? Scheint so. Sie gab mir die Kopfhörer. Ich glaubte, Stimmen zu hören. Eigenartig verzerrte Stimmen. Flüsternde Stimmen. Mit einem Auge sah ich, wie Tante Eleanor nach dem Glas griff. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Walterchen! Sie stürzte ans Teleskop. Im selben Augenblick durchfuhr es mich wie ein Blitz. Plötzlich hatte ich sie wieder. Die Lösung, Herr Kommissar. In fliegender Hast kritzelte ich die Formeln auf den Rand einer Zeitung. Ja, ja, ja, ja. Da sind sie. Ich kann sie deutlich sehen. Ich nahm meine Umgebung nur noch wie durch Nebel wahr. Meine ganze Aufmerksamkeit galt den Formeln. Mit zwingender Logik fügte sich eins zum anderen eine glasklare, unwiderlegbare Beweisführung. Da sind Sie, Walterchen. Sie holen mich ab. Ich spürte einen Lufthauch, als sie die Tür aufriss und auf die Dachterrasse hinauslief. Ich komme! Ich komme! Ich komme! fragen Sie mich nicht, wie ich hierher gekommen bin, Herr Kommissar. Ich weiß es nicht. Alles, woran ich dachte, war, ich muss die Formeln in den Computer eingeben. Was gespeichert ist, kann nicht mehr verloren gehen. Erst nach und nach, ganz allmählich dämmerte mir, dass Tante Elinor... Sie werden bemerkt haben, dass die Dachterrasse nicht durch ein Geländer abgesichert ist. Vermutlich hatte Tante Elinor den Blick nach oben gerichtet, während sie, noch dazu in höchster Erregung... Glauben Sie mir, es war ein Unfall, Herr Kommissar. Sie können mich wegen versuchten Mordes verhaften oder weil ich mich mit Mordabsichten getragen habe, falls das strafbar ist. Aber einen Mord können Sie mir nicht anhängen. Ich habe Tante Elinor nicht umgebracht. Ich hoffe, dass es mir durch meine Ausführungen gelungen ist. Das ist er. Ich habe Sie schon erwartet, Herr Komm... Sie? Bodo? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Doktor. Ja, was ist denn? Ich habe eine Botschaft aus dem Andromeda-Nebel empfangen. Frau Baronin, Ihre Tante, lässt grüßen. Die letzte meiner gut betuchten Tanten. Hörspiel von Konrad Hansen. Die Rollen und ihre Darsteller waren Walter, Christian Berkel, Tante Elinor, Gisela Uhlen, Bodo, Markus Kiepe, Miranda, Steffi Kühnert, Fräulein Susanne, Claudia Holzapfel. Technische Realisation Rudi Stückrath und Elke Tratnik. Regieassistenz Helga Mattea. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1997.